Deutschlandfunk, Medias Res. Glaubwürdigkeit im Journalismus. Der WDR musste, was das angeht, gerade eine herbe Schlappe eingestehen. In der Doku-Sendereihe Menschenhautnah waren die gleichen Protagonisten unter unterschiedlichen Namen gleich in mehreren Produktionen einer Autorin zu sehen. Außerdem wurden einige Darsteller auf der Plattform komparse.de gebucht. Der WDR räumte außerdem Fehler bei Jahreszahlen und Altersangaben ein, betonte jedoch, dass die Darstellung von diesen Ungenauigkeiten abgesehen, der Wahrheit entsprechen und nicht etwa gestellt gewesen sein. Ich bin dazu jetzt mit der WDR-Fernsehchefredakteurin Ellen Eni verbunden. Frau Eni, erklären Sie mir doch bitte, wie dem WDR sowas passieren konnte. Ja, hallo Frau Kitt. Erstmal möchte ich festhalten, dass wir auf diese Ungenauigkeiten ja durch einen Twitter-User, durch Paul Bartmus, hingewiesen worden sind. Dem sind wir auch sehr dankbar, weil wir konnten dann diesen Ungenauigkeiten nachgehen. Da handelt es sich tatsächlich erstmal um Jahreszahlen und Altersangaben. Dann haben wir angefangen, sehr intensiv insgesamt 3 Dokumentationen uns anzuschauen und die nachzurecherchieren. Dabei ist aufgefallen, dass 2 Protagonisten über ein Portal komparse.de akquiriert werden wurden. Das war der Redaktion nicht bekannt. Das hatte die Autorin auch nicht mit der Redaktion kommuniziert. Daraufhin haben wir uns dann das Ausgangsdrehmaterial von einem Protagonisten, der über komparse.de kam, angeschaut und haben dabei festgestellt, erstens, es handelt sich um eine echte Beziehungsgeschichte. Ein Paar, das tatsächlich seit 30 Jahren zusammenlebt und 3 gemeinsame Kinder hat. Also es ist nicht eine Fälschung, sondern ein absolut echtes Paar. Aber dass der Inhalt, die Gefühlsdarstellung dieses Paares in unzulässiger Weise zugespitzt worden ist, also verzerrt worden ist, und das entspricht nicht unseren hohen journalistischen Standards, die wir bei Menschen hautnah haben. Und deshalb haben wir dann auch entschieden, in Zukunft mit dieser Autorin nicht mehr zusammenzuarbeiten. Nun sollten die Inhalte ja eigentlich von der Redaktion gegengeprüft werden auf ihre Richtigkeit und nicht von den Twitter-Usern. Wieso hat das bei Ihnen nicht funktioniert? Also wir haben es, wie gesagt, hier erstmal damit zu tun, dass eine Autorin unsorgfältig gearbeitet hat, nicht nur bezüglich der Fakten, sondern auch bezüglich der Tatsache, wie sie Protagonisten gefunden hat. Und darüber hat sie mit der Redaktion nicht gesprochen. Das war das erste Versäumnis. Dann ist es richtig, dass es auch auf redaktioneller Seite Versäumnisse gab. Zum Beispiel hat die Redaktion versäumt, kenntlich zu machen, dass dieses Paar schon in 3 Dokumentationen insgesamt aufgetreten war. Das war sozusagen ein absichtliches Follow-up, weil wir die seit Jahren schon begleitet hatten und die Dame also gewisse Gefühlsschwankungen in diesen Jahren mitgemacht hatte. Das hätten wir natürlich transparent machen müssen. Das ist das Erste. Und zweitens, dass die Protagonisten nicht unter ihrem Klarnamen auftreten wollten, nicht alle und nicht zu jedem Zeitpunkt. Auch das hätte man transparent machen müssen, dann wäre die ganze Verwirrung über diese Namen nicht aufgefallen. Wir wollen in Zukunft verhindern, dass so etwas passieren kann, und deshalb wollen wir auch in der Redaktion, das ist mit den Kollegen schon besprochen, das Vier-Augen-Prinzip ausweiten, die Protagonistensuche noch weiter klarstellen, wie die abzulaufen hat, und auch Gegenrecherche ausbauen, damit im gesamten Prozess einfach immer mehrere Menschen auf das Produkt gucken und darauf achten, dass sowas nicht mehr vorkommen kann. Also werden mehr Leute eingestellt in dem Bereich? Das habe ich nicht gesagt, weil, wie Sie ja wissen, darf der WDR keine neuen Leute einstellen, sondern ist sogar dabei, Stellen abzubauen. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, freie Mitarbeiter zu beschäftigen, um zum Beispiel eine Gegenrecherche über einen Protagonisten loszutreten, zum Beispiel eben auch losgelöst von dem eigentlichen Autoren, der möglicherweise ein Interesse daran hat, eine Reportage zu realisieren. Und das können wir aber im Rahmen unseres ganz normalen Redaktionsbudgets organisieren. Die Protagonistensuche haben Sie eben erwähnt. Warum werden für Dokumentationen überhaupt Komparsen engagiert? Also das ist jetzt verkürzt, wie Sie das darstellen. Vielleicht kommt das auch... Ich wollte Sie etwas aus der Reserve locken. Ja, das ist ja total okay. Also es gab am Wochenende auch eine Berichterstattung in der Zeitung, wo es hieß, es sei üblich, dass Komparsen für Dokus eingesetzt werden können. Ich kann nur sagen, für die Redaktion Menschen hautnah, das ist ein No-Go, das passiert bei uns nicht. Und die Autorin, die diese 3 Dokumentation realisiert hat, die hat auch gesagt, sie wurde falsch zitiert in diesem Zusammenhang. Richtig ist, Komparsen sind in der TV-Branche üblich. bei Dokumentationen wie Menschen hautnah nicht. Und man muss auch wissen, dass auf einer Seite wie komparse.de nicht nur Kleindarsteller und Schauspieler gefunden werden, sondern da werden auch Protagonisten mit authentischen Geschichten vermittelt. Das heißt, nicht jeder, der über komparse.de vermittelt ist, ist auch ein Schauspieler. Entscheidend ist, dass die Redaktion darüber Bescheid weiß, transparent über den Rechercheweg aufgeklärt wurde. Und dann müssen wir nämlich gemeinsam entscheiden, ist es möglich, diese Person im Film auftauchen zu lassen? Denn wir müssen in jedem Fall ausschließen können, dass jemand ein finanzielles Interesse hat, bei uns im Fernsehen aufzutreten oder dass er möglicherweise schon als Darsteller in anderen Zusammenhängen, in anderen Filmproduktionen aufgetreten ist. Da will ich kurz einhaken, weil da gibt es ja den Protagonisten Sascha Malberg, der mittlerweile in 169 Produktionen auftreten konnte, der auch in dem Film aufgetreten ist. Meinen Sie denn, Sie können das in Zukunft verhindern? Da bin ich sehr sicher, denn wenn man diese Gegenrecherche zum Protagonisten, wie ich sie Ihnen gerade beschrieben habe, in diesem Fall, wenn man die getätigt hätte, weil man nämlich von der Autorin überhaupt darüber informiert worden wäre, dass dieser Mensch von komparse.de kommt. Wir haben hier also zwei Sicherungen. Erstens, wir wissen, es kommt jemand von komparse.de und zweitens, wir recherchieren, was hat er denn sonst noch alles gemacht, hätten wir uns niemals für diesen Protagonisten entschieden. Und deshalb möchte ich auch gern meinen Satz aus der vorherigen Frage fortführen. Für das Format Menschen hautnah, das persönliche Geschichten und authentische Momente erzählen will, ist eine Akquise über komparse.de auch in Zukunft nicht zulässig. Und wir werden das bei unseren Protagonistenkriterien noch mal genau für die Autoren definieren. WDR-Fernsehchefredakteurin Ellen Eni, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.